Guten Tag. Ich fange in diesem Semester an der Universität mit einem Psychologiestudium an. Ich möchte gerne schon etwas über das Fach lesen. Wo stehen denn die Bücher für Psychologen? Die Fachbücher für Psychologie sind gleich hier hinten. Was suchen Sie denn? Ja, eigentlich interessiere ich mich besonders für die Hirnforschung. Ich weiß aber noch nicht viel darüber. Dann lesen Sie vielleicht